Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Es gibt Ärger für Facebook und zwar da rund um eine Studie, die die in Auftrag gegeben haben, beziehungsweise für die sie kooperiert haben mit Forschern. Die wollten was herausfinden und zwar, wie wir so auf schlechte beziehungsweise gute Nachrichten so reagieren, die in unserer Timeline auftauchen. Das jetzt mal so grob zusammengefasst. Andreas Noll fasst für euch den ganzen Ärger und den Folgeärger nochmal zusammen, den es rund um diese Studie gab. Andreas, sag doch nochmal, was generell das exakt für ein Versuch war, den die da gemacht haben. Ja, das war eine Studie, die ist ja schon etwas älter, von daher müssen wir ein bisschen zurückblicken. 1,5 Jahre ist die alt. 310.000 Facebook-Nutzer wurden damals in diese Studie mit einbezogen. Bei denen hat das Unternehmen eben zu Zwecken dieser Studie den Nachrichtenstrom vorgefiltert. Die haben also eine andere Nachrichtenzusammenstellung in ihrer Timeline erhalten, als sie ohne diese Studie erhalten hätten. Aber also was genau wurde Ihnen denn dann präsentiert? Ja, im Januar 2013, das war der Zeitraum, so lange liegt dieses Experiment, das jetzt erst öffentlich wurde, zurück, wurden für eine Woche lang die Newsfeeds dieser englischsprachigen User, also wir waren zum Beispiel nicht betroffen, definitiv nicht, manipuliert. Die eine Gruppe der Studienteilnehmer sah vor allem positive Nachrichten. Eine Software hatte das vorher entsprechend ausgewertet und rausgefiltert. Die andere eher negative Nachrichten. Um herauszufinden natürlich, wie Menschen darauf reagieren, oder? Genau, um diese Reaktion zu dokumentieren. Und die Studie hat ergeben, dass Menschen, die mehr positive Nachrichten sahen, etwas eher dazu neigten, auch selbst Einträge mit positiven Inhalten zu veröffentlichen und eben auch umgekehrt. Und der ganze Ärger ist ja jetzt, weil das herausgekommen ist, ne, dass es überhaupt passiert ist, klar, interessant, aber dass die ganzen User, die da betroffen waren, in Anführungszeichen betroffen, dass die davon gar nichts wussten, ne, dass sie gerade Versuchskaninchen sind. Genau, das ist der Stein des Anstoßes, dass man bei Facebook offensichtlich ohne gefragt zu werden zum Versuchskaninchen wird, denn diese User haben ja eine Woche lang einen ganz anderen Infostand ihres Freundeskreises und Bekanntenkreises erhalten, als dies eigentlich von der Facebook-Software von dem Algorithmus vorgesehen ist. Es gab wohl auch bei der publizierenden Zeitschrift Vorbehalte gegen diese Art der Zensur, aber die konnten die Wissenschaftler, die das Experiment durchgeführt haben, dann ausräumen. Der Nachrichtenstrom werde ja sowieso von Facebook manipuliert, da komme es jetzt auf die eine zusätzliche Manipulation ja auch nicht mehr an, so zumindest die Argumentation. Gut, ich kann verstehen, dass man sich darüber vielleicht ein bisschen aufregt, wenn man das im Nachhinein erfährt, aber ist es rechtlich okay gewesen? Durfte Facebook das, was die da gemacht haben? Die dürfen alles. Also es ist ja normalerweise so, dass bei Uni-Experimenten Ethikregeln gelten, aber in diesem Fall mit einem Privatunternehmen ist das nicht der Fall. Facebook hatte da nichts einzuhalten in dem Sinne und mit den Nutzungsbedingungen, die wir ohnehin bei der Anmeldung von Facebook akzeptiert haben, ist das ohnehin kein Problem, denn da haben wir unterschrieben sozusagen, dass alles sowas gemacht werden kann und noch viel mehr. Das haben wir auch immer wieder ja, hier berichtet. Es bleibt also bei der alten Erkenntnis, unsere Daten, die sind das Produkt. Wir sind nicht die Kunden von Facebook. Und deshalb ist auch ein weiteres Ergebnis der Studie, wie Spiegel Online analysiert, nicht ganz unwichtig für Facebook. Wurden sowohl positive als auch negative Bemerkungen ausgeblendet. War der Newsfeed der Freunde also weniger emotional, schrieben auch unwissende Probanden selbst weniger Beiträge. Und wenn Facebook eines nicht will, dann, dass wenige Nachrichten in dem Netzwerk veröffentlicht werden. Also Leute, wir halten jetzt nochmal fest. Ihr wisst Bescheid, Facebook darf mit euren Daten quasi machen, was sie wollen. Und bitte seid nachher nicht beleidigt, wenn ihr Testteilnehmer anonymerweise wart in einer Forschungsstudie. Vielen Dank, Andreas. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?